Am 1. November 1895 ist Gottlieb Daimler zurück in der DMG. Ein neuer Vertrag ist aufgesetzt und unterschrieben und die alten Makel bereinigt, um neue, für ihn weitaus günstigere Konditionen ergänzt. Die früheren Firmenanteile gehen in seinen Besitz zurück. Er ist wieder Mitglied des Aufsichtsrats und in seinem Arbeitsbereich mit umfassenden, nicht widerruf- oder ignorierbaren Vollmachten ausgestattet. Eine Woche später tritt auch Wilhelm Maybach seine neue Position an, als Chef des Konstruktionsbüros. Sofort geht er daran, das fehlerhafte, teilweise gar unbrauchbare technische Erbe, das in seiner Abwesenheit in der DMG entstanden ist, zu bereinigen und wieder in erfolgversprechende Bahnen zu lenken. Gottlieb Daimler hat seinerseits keine Mühe, die Konzentration auf die Produktion von Motorfahrzeugen zu verlagern. Schon bald arbeitet die DMG wieder erfolgreich und profitabel. Am 21. Dezember 1895 wird der 1000. Daimler-Motor fertiggestellt. Erste ernstzunehmende Konkurrenten treten auf den Plan. Erste Preiskämpfe beginnen. Erste Daimler-Rennwagen bewähren sich. Erste Lastkraftwagen werden in Serie gebaut. Der Meister selbst kümmert sich um die Vermarktung. Der Daimler ist ein gutes Tier, zieht wie ein Ochs, du siehst all hier. Er frisst nicht, wenn im Stall er steht, und sauft nur, wenn die Arbeit geht. Er drischt und sägt und pumpt dir auch, wenn's Moos dir fehlt, was oft der Brauch. Er kriegt nicht Maul und Klauenseuch und macht dir keinen dummen Streich. Er nimmt im Zorn dich nicht aufs Horn, verzehrt dir nicht dein gutes Korn. Drum, kaufe nur ein solches Tier, dann bist versorgt du für und für. Gottlieb Daimler führt jetzt ein erfolgreiches und mit seiner zweiten Frau Lina ein zufriedenes Leben. Alles hat sich zum Guten gewendet. Doch das Glück will auf Dauer auch dieses Mal nicht halten. Einer seiner Söhne stirbt und der Vater, bereits 62 Jahre alt, kann den Verlust lange nicht verwinden. Zudem beginnen schon bald wieder Unstimmigkeiten mit den Partnern Duttenhofer und Lorenz. Der neue Vertrag enthält zwar die alten Ungerechtigkeiten nicht mehr, doch haben die beiden gewieften Kompagnons es nicht versäumt, neue Fallstricke einzuweben. Raffiniert konstruiert und listig versteckt, so dass er sie auch dieses Mal nicht erkannt hat. Bald schon aber werden sie folgenschwere Konsequenzen nach sich ziehen. Auch er selbst hat eine Unlauterkeit in die neue Partnerschaft eingebracht. Lizenzzahlungen, die er seit Jahren aus Frankreich erhält, verschwiegen. Zunächst fällt das niemandem auf. Doch der Tag wird kommen, an dem dieser Regelverstoß sich bitter rächen soll. Wachstum und Innovationskraft des Unternehmens leiden unter den langsam heraufziehenden Schwierigkeiten jedoch nicht. Daimler und Maybach sind und bleiben in ihren Entscheidungen souverän. Zumindest in dieser Hinsicht hält der neue Vertrag, was er verspricht. Ein erster Daimler-Omnibus entsteht. Rennwagen mit Daimler-Motoren machen weiter von sich reden und ab 1898 erfolgt die Zündung in den Motoren über einen Niederspannungsmagnetzünder. Seinem Entwickler Robert Bosch ist es gelungen, das alte Misstrauen Daimlers gegen jegliche Form elektrischer Zündungsverfahren zu zerstreuen. Komplikationen, die den Frieden in der Vorstandsetage empfindlich zu stören beginnen, resultieren aus einer Neuauflage der alten Fusionspläne zur Errichtung eines Monopols. Diesmal allerdings nicht für Motoren, wie noch vor ein paar Jahren, sondern für Straßenfahrzeuge. Für die Realisierung dieses Plans schmieden der ehemalige Pulver- und der ehemalige Patronenfabrikant ähnliche Pläne wie bereits einige Jahre zuvor. Das Unternehmen macht Gewinne, die Entwicklungen und Patente sichern auf Jahre hinaus die technische Führerschaft, die Produktion gehört zu den fortschrittlichsten der Welt. Wirklich benötigt wird der eigenwillige Tüftler daher nicht mehr. Duttenhofer und Lorenz aktivieren einen Passus des neuen Vertrages, dessen Brisanz Gottlieb Daimler bei der Unterzeichnung nicht erkannt hat. Irgendwo im Wortgestrüpp des Kontraktes ist festgehalten, dass den Partnern jederzeit und nach Belieben die Möglichkeit offen steht, ein Konkurrenzgeschäft zu eröffnen. Und genau das tun sie jetzt. Mit neuen finanzstarken Geldgebern gründen sie im November 1898 die Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin AG. durch eine Gesellschaft, die in Berlin errichtet wurde und laut Prospekt alle Patente erwerben will, welche sich auf Motorcycles und ähnliche Automobile beziehen, um nach solchen zu fabrizieren und damit zu handeln, wird naturgemäß der Daimler Motorengesellschaft eine ganz bedeutende Konkurrenz gemacht. Und es werden Patente ausgeführt werden, gegen die wir Einspruch erheben müssen, da sie eine direkte Verletzung der Daimler-Patente sind. Ganz gleich, wie vehement die Proteste auch ausfallen, Duttenhofer und Lorenz haben ihren Coup rechtlich gut abgesichert, und es ist kaum anzunehmen, dass sie gegen sich selbst vor Gericht ziehen, um die Verwendung der DMG-Patente durch ihr neues Unternehmen zu verhindern. Ihr geheimes Ziel besteht ja, wie schon ein paar Jahre zuvor, in erster Linie darin, Gottlieb Daimler aus dem Unternehmen herauszudrängen. Der zweite Hieb, der ihn zu Fall bringen soll, wird intern geführt. Die DMG ist auf Expansionskurs. Zur Absicherung neuer Kredite verlangen Duttenhofer und Lorenz von Daimler, eine persönliche Haftung in Höhe von 700.000 Mark zu übernehmen. Es ist eine exorbitant hohe Summe, und die beiden wissen, dass er sie nicht wird leisten können. Ein willkommener Anlass, das Grundkapital ohne ihn zu erhöhen und seinen Anteil am Unternehmen damit auf knapp unter 25% zu reduzieren. Gottlieb Daimler ist jetzt 65 Jahre alt und gezwungen, dieser Entwicklung mehr oder weniger wehr- und tatenlos zuzusehen, denn sein Gesundheitszustand verschlechtert sich auf tragische Weise. Bei einer Probefahrt mit dem neuen Phoenixwagen fällt er vom Sitz auf die Straße, vermutlich infolge eines Infarktes. Körperlich unter den Folgen dieses Unfalls und seelisch unter den Zerrüttungen durch das Doppelspiel seiner Geschäftspartner leidend, ist er gezwungen, seine Tage zu Hause in der Taubenheimstraße 13 zu verbringen und das Bett zu hüten. An einem trüben Oktobervormittag des Jahres 1899 nähert sich ein eigentümlicher, nie vorher gesehener Konvoi dem Haus. Daimlers Sohn Adolf hat diesen Zug als Hommage an seinen Vater organisiert, der gerührt und ergriffen das Defilé von 12 Motorkutschen, Lastwagen, Omnibussen, Personen- und Rennwagen betrachtet. Es ist die Präsentation seiner großen Vision. Der Mensch ist eingetreten in das Zeitalter der Mobilität. Gottlieb Daimlers Lebenswerk ist vollendet. 5 Monate später stirbt der Mann, der stets das Beste wollte. Das Beste oder nichts.